Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 47, Jena, den 25. Januar 1796. Wollt man sagte mir, daß eine ganz saft- und kraftlose Rezension des Reinicke Fuchs jetzt für die Literaturzeitung eingeschickt worden. Ich zweifle nicht, daß man Goethe und mir zulieb sie wirklich unterdrücken wird, wenn ich eine andere verspreche, aber so gern ich diese Arbeit übernehme und so sehr es mich reue, daß ich nicht schon in meinem Aufsatz über das Naive mich förmlich darüber herausgelassen habe, so wissen Sie doch, lieber Freund, daß ich jetzt von meiner poetischen Aktivität mich nicht wohl zerstreuen kann. Ich gäbe daher sehr viel darum, wenn Sie an meiner Statt diese Arbeit übernehmen. Ich würde dann, da wir in unseren kritischen Grundsätzen so sehr harmonieren, die Rezension als die meinige in die Literaturzeitung geben. Wollten Sie dieses nicht, so könnte sie, was noch besser wäre, zu einem Aufsatz für die Horen dienen, da der Reinicke Fuchs, wenn man gerecht sein will, das beste poetische Produkt ist, das seit so vielen Jahren in Umlauf gekommen ist und sich mit Recht an die ersten Dichterwerke anschließt, so ist es in der Tat horribel, dass er so schlecht behandelt werden soll. Goethe weiß von meiner Idee nichts, und ich werde ihm auch nicht eher etwas davon sagen, als wenn sie schon ganz ausgeführt ist, aber ich betrachte es als meine eigene Angelegenheit zu machen, dass man entweder eine andere Meinung davon bekomme oder sich doch derjenigen schäme, die man davon hat. Genug von dieser Angelegenheit. Sie werden vielleicht wissen wollen, was ich jetzt treibe, aber ich bin noch sehr unbestimmt und habe seit mehreren Wochen fast nur mit Phantasien gespielt. Es könnten wohl auch noch mehrere Wochen verlaufen, ehe ich mich wieder recht gefunden habe. Der Almanach macht auch in Weimar viel Glück, und meine Sachen finden viel Eingang. Gekauft wird er hier zu Land auch sehr. Die Horen hat Wieland gar nicht lesen wollen. Er soll gesagt haben, dass der nicht sein Freund sei, der ihn mit dem, was darin gegen ihn gesagt sei, bekannt mache. Leben Sie wohl, liebster Freund, der guten Caroline wünschen wir von Herzen Besserung. Was sagt denn Herz von Ihrem Übel? Adieu, Ihr S.C.H.